1. Sing Jawe ein News Lied, den er hat Wunderbar Taten Volbracht, sein Sieg war durch sein eigene Kraft und sein Heilige Markt Erungen. 2. Jawe hat sein Heile Fendlich bekannt gemacht und sein gerechte Keet vor den Organ aller Volke offenbart. 3. Er hat sich in sein Neid und Trui gegenüber dem Haus Israel erinnert, so dass nun al Enden der oder die Retten Kraft an Seers Gottes gesehen haben. 4. George Jawe zu, Albewohner der Oder, Brecht in Jubel aus, seid Frohlich und singt Loblieder. 5. Preist Jawe unter Begleitung der Zither, nut so all das Instrument als Ortur Stimmen für den Feierlichen Gesang. 6. George Wolle Freud vor dem König Jawe, waren der Klang von Trumpten und Posaunen die Luft erfüllt. 7. Das Meer und als, was darin lebt, soll brosen, ibenso wie der gesamte Erdkreis und all sein Bewohner. 8. Die Fluss sollen in die Hand klatschen, und auch die Berge sollen gemeinsam vor Freud jubeln. 9. Dies geschieht vor Jawe, weil kommt, über die Erde zu richten, wer die Welt im IT gerechte Keet richten und die Volke nach fairen Maßstaben beteilen.